Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Wenn ein Jahr schon so losgeht, dann hat man gleich den Kaffee auf, keine Lust mehr. Und dann hört man halt die Elite. Willkommen, frohes 2025. Falls ihr jetzt schon den Kaffee auf habt, wir bringen die gute Laune zum Kochen, denn wir blicken zurück auf das Jahr 2024. Ihr erinnert euch, das war dieses Jahr, letztes Jahr, wo lauter so gute Laune-Themen am Start waren. Und wir blicken da jetzt tatsächlich nochmal darauf zurück. Warum? Weil wir immer erst zurückblicken, wenn es schon vorbei ist. Und ja, wir, das ist eine gute Frage. Ihr stellt euch natürlich die Frage, warum wir? Wir, da spricht nur ein Mann. Ja, dieser eine Mann wird begleitet von einem anderen Mann. Einer Legende. 2024 im Stahlbad geschmiedet. Und jetzt endlich fertig. Das Zeilenende. Glück auf, willkommen. Hallo bei die Elite. 2024 war das schlimmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Und es gab, glaube ich, noch nicht mal so einen Tag, an dem du so dieses 11. April 1954 Phänomen hattest. Wobei man sich jeden Tag einen 11. April 1954 gewünscht hat. Es gab sogar Tage, wo man sich fragen müsste, ob vormittags die schlimmeren Dinge passiert sind oder nachmittags. Ja, 11. April 1954, für alle, die es nicht wissen, weil sie sich nicht mit langweiligen Tagen beschäftigt haben. Das ist der angeblich nachrichtentechnisch langweiligste Tag des 20. Jahrhunderts gewesen. Da hat selbst die Tagesschau gesagt, nee, Leute, da ist nichts passiert. Ja, da ist die Krombacher Werbung einfach mal im Extended Cut gelaufen. Damals in der guten ARD, als die Krombacher Werbung noch im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief, genau. Nach 20 Uhr, ne? Genau. Als einzige Ausnahme. Nur ja, gut. Als Konrad Adenauers Lieblingsbier. Aber lass uns einsteigen in dieses Jahr. Es ist 2025 und wir blicken zurück auf den Januar 2024 und das Prozedere ist dasselbe wie in jedem Jahr. Wir nennen unsere Daten und wer früher dran ist, fängt an. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich ganz häufig das Zeilenende sein, weil ich habe ganz viel, was immer zum Schluss kam. Ah, da würde ich jetzt mal nicht drauf wetten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich rausgesucht habe, aber für den Januar habe ich den 8. Januar im Angebot. Ich habe den 20. also. Okay. Dann fange ich mal an. Januar. Die FDP sabotiert die Ampelregierung absichtsvoll und planmäßig. Außerdem, die großgrundbesitzende Bauernbande arbeitet an der Zerstörung der Demokratie, unter anderem mit dem Auftakt zur großen Protestwoche ab dem 8. Januar, obwohl am 4. Januar die meisten Kürzungen von Subventionen wieder zurückgenommen worden waren. Cool. Ja, es war legendär, der berühmte Protest, der protestierte, nachdem das, wofür er protestieren wollte, ja schon längst wieder zurückgenommen wurde. Was man da für Gehirnverrenkung machen musste, um das zu verstehen, das kann ich heute gar nicht mehr nachvollziehen. Es gibt in Norddeutschland, habe ich jetzt die Tage gehört, es gibt in Norddeutschland solche Umzüge mit Treckern, die Weihnachtsbeleuchtung durch die Gegend tragen. Also quasi so wie die Coca-Cola-Trucks, nur auf Norddeutsch. Genau, und das findet irgendwie jedes Jahr statt dort oben. Und das eigentlich Interessante ist, viele Leute gehen da halt nur wegen ihrer Kinder hin. Und wenn du keine Kinder mehr hast, die in dem Alter sind, dass du es mit denen so diese lustigen Trecker anschaust, dann gehst du da halt einfach nicht mehr hin. Mhm. Nun begegnete dieser Tracker-Track jemandem, der das auch lange nicht gesehen hat, und er merkte so, am ersten Trecker hing ein politisches Schild. Mhm. So mit tralala, hängt die Bande auf in Berlin oder sowas. Und der kam dann auch zu diesem Schluss, ja, möglicherweise ist das eigentlich eine unangemeldete politische Demo, die unter dem Deckmantel wir fahren Lichter spazieren und erfreuen die Menschen mit bunten Weihnachtslichtern auf dem Truck oder auf dem Trecker. Ja. Jetzt, aber natürlich mit der politischen, ja. Also halten Aussage, wir fest, diese woke, treckerfahrende Landbevölkerung politisiert jetzt sogar schon das Weihnachtsfest. Genau. Da stehen dann auch solche Sachen wie, ohne uns wärt ihr nackt und am Verhungern. Nee. Also ich beziehe einen Großteil meiner Klamotten aus Bangladesch. Ich bin auf deutsche Bauern nicht mehr angewiesen. Und zumindest was es nackt angeht, ja. Ich habe einen Schrebergarten. Ja, perfekt. Was hast du mitgebracht? Ich habe auch Demos mitgebracht. Ich habe so die wirkungsvollsten Demos aller Zeiten mal wieder mitgebracht. Oh. Erinnerst du dich, als George Floyd da auf dem Boden lag und Knie im Rücken und dann erstickte und starb? I can't breathe. Da gab es dann diesen berühmten Black Lives Matter Mob, der da durchs Internet zog. Und dann gab es Menschen, die auf die Straße gingen und sagten, hey, ja. Rassismus ist blöd. Mhm. Und dann haben sie zweimal demonstriert und dann haben sie gemerkt, blöd, Rassismus ist noch da. Mhm. Vielleicht sollten wir, ja gut, dann lassen wir es mit den Demos. Es gab in Deutschland eine Recherche, die rauskam. Mhm. Und am 20. und am 21. Januar gingen dann daraufhin Menschen auf die Straße. Mhm. Ich spreche von den Demos gegen rechts. Mhm. Da hatte Korrektiv aufgedeckt, dass sich die Rechten der CDU mit den Rechten der AfD, mit Rechten aus dem Ausland und einigen anderen Rechten noch zusammengesetzt haben. Ich glaube, Werteunion war auch dabei. Und die kamen so auf den Schluss, ja, wir müssen mal Menschen aus dem Land schmeißen. Das könnte man mal machen. Das wäre total nützlich, weil da sind weniger Menschen da, dann haben wir weniger Menschen, denen wir was geben müssen, weil man muss ja allen Menschen was geben, ja, Kindergeld, Sozialgeld, Elterngeld, keine Ahnung, Elterngeld, Geldgeld, Wohngeld, Zinsen, Bürgergeld, ja, also alles Mögliche, Arbeitslosengeld. Schlimm. Keine Ahnung, was gibt's noch? Steuererleichterungen. Heizungsgeld. Also auf alle Fälle kam, genau, Heizungsgeld. Auf alle Fälle kam man auf die Idee, wenn man weniger Menschen da hat, dann müsste man auch weniger Menschen Geld geben. Mhm. Und deswegen würde man damit anfangen, einfach mal die Leute rauszuwerfen, die am leichtesten rauszuwerfen sind. Und dann würde man einfach so lange weitermachen, bis eigentlich nur noch die Menschen da sind, die diese komische Herrenrasse, die sich da traf, überhaupt im Land haben wollen würde. Also mit anderen Worten, ich wäre dann auch schon längst weg. Du übrigens auch, also. Nee, ich bin kein Ausländer. Auch nicht in zweiter Generation. Ja, aber du kommst aus diesem komischen Woken. Ach, wie heißt dieses Land? NRW. Gayland. Ja, wir sind aber erst dran in 3 Jahren. Also ich habe den Plan gelesen, ich kann dich beruhigen, ich kann noch ein bisschen länger den Podcast dann hier alleine weiter betreiben. Ja, aber ihr seid auch schädlich für den Volkskörper, weil ihr euch nicht fortpflanzt und es sollen ja dann auch nur die Fortpflanzung. Also man das findet ist dann auch einen was, Weg, euch loszuwerden. Ja, das ist übrigens was ich nie verstanden habe. Wenn ich schädlich für den Volkskörper bin, obwohl ich mich, der sich ja immer fortpflanzen muss und das, obwohl ich mich nicht fortpflanze, warum bin ich dann schädlich für den Volkskörper? Naja, weil man dir Geld geben muss. Du bist auch eine Person, der man Geld geben muss und du bist eine Person, der man Geld geben muss, ohne dass sie sich fortpflanzt. Das ist alles sehr wirr. Es geht quasi darum, dass du nur Menschen Geld gibst am Ende als Staat, die sich auch für den Staat aufopfern und sich fortpflanzen. Also quasi frage nicht, was dein Land für dich tun, sondern was du für dein Land tun kannst. Genau, so ist das. Genau, John F. Kennedy, der große Volkskörperphilosoph. Und sollte man rausfinden, dass Männer unfruchtbar sind und möglicherweise auch arbeitstechnisch vielleicht eingeschränkter sind, vielleicht werden sie dann ja auch irgendwie entsorgt. Vielleicht, keine Ahnung. Impotente Arbeitslose. An dieser Stelle baut euch einfach euren eigenen Klischeewitz. Genau, fühlt euch so frei. Ja, tatsächlich gab es da Riesendemos wegen dieser Korrektivrecherche. Und ja, ich überlasse es jetzt mal jedem selber, rauszufinden, was die größten Massendemos seit Jahrzehnten, also ich glaube, man hat darüber gesprochen, dass es die größten Demos deutschlandweit waren, seit der Anti-Atomkraftbewegung. Ja, schaut bitte selber nach, was sich in eurer Gegend getan hat, wo der Rassismus hin verschwunden ist oder ob er möglicherweise einfach noch da ist. Ich möchte an dieser Stelle nicht so viel schlechte Laune machen und euch nicht verraten, wo er hin ist, aber ja, an einigen Stellen weiß ich zumindest ganz sicher, er ist nicht ganz weg, glaube ich. Also man kann ja abschließen, man kann ja auf einer positiven Note enden. Man muss sich ja auch mal anschauen, wie lange die Anti-Atomkraft-Bewegung gebraucht hat, bis sie das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet hat. Es bestehen also gute Hoffnungen für die 2050er Jahre oder so, dass wir dann auch den Rassismus abgeschafft haben. Genau, also wir halten fest, das war unser Januar. Ja, ich glaube, ich möchte nicht sagen, dass die Bauern alle Rassisten waren, aber so ein paar stramme Faschisten haben da sicherlich auch mit demonstriert. Wir haben es also mit Demos von Faschisten und Antifaschisten zu tun gehabt im Januar. Traumhaft. Dann lass uns beeilen und mal ganz schnell schauen, was der Februar bringt. Genau, ich gebe noch ganz kurz zum Besten, meine Themen haben alle eine Gemeinsamkeit, kann man dann schauen, vielleicht kommt man am Ende des Jahres drauf. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.